Die Feuer der Französischen Revolution erhellten noch nicht den Abend des 18. Jahrhunderts. Es konnte auf stillere Art noch das Erleuchtete heißen, das der wissenschaftlich erziehenden Aufklärung. Als Lessing mit Ernst und Falk sein politisches Vermächtnis niederschrieb. Dass er die Freimaurerei zum Thema sich nahm, ist echt aufklärerisch, zunächst ein pädagogischer Akt. Erinnern an die Brüder in den Logen, Lessing selbst gehörte einer Hamburger Loge an. Die Aufgaben des Freimaurerseins überm damaligen Streit ums rechte System nicht zu vergessen, als geheime Gesellschaft eine Gemeinschaft darzustellen, welche die trennenden Unterschiede, die die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nation, zu einer bestimmten Religion, zu einem bestimmten Stand immer aufrichten, für sich nicht mehr anerkennt. Freimaurer sind, mit Lessings Worten, bloße Menschen. Aber indem er die freimaurerische Situation durchdenkt, dieses Abgelöstsein von Nation und Staat, dieses Herausgelöstsein aus dem Sozialgefüge, den kirchlichen Bindungen, entdeckt Lessing, dass in der freimaurerischen Situation die Chance zu einer unerwarteten politischen Funktion sich aufzeigt, zu einer schon utopischen Freiheit des Menschen, wie man im Zeitalter des Absolutismus gewiss sie nicht einmal zu träumen wagt. Anzudeuten nur, es würden überflüssig alle sogenannten guten Taten, die letztlich nur die Wunden heilen, welche solche Trennungen schlagen, wenn deren Ursachen man aufhöbe, Staaten, Religionen, Stände man also beseitigte. Soweit lädt Lessings Entwurf zum Ausdenken von Zukunft ein. Indes lässt er sie zugleich in der Ferne eines Ideals verharren, das unerreichbar bleibt. Unterm Diktat der Realität wird etwa Staat sich stets als Staatsmacht aufzwingen. Mit Lessings resignierenden Worten: Das ist nun einmal so. Die politische Funktion, die er damit den Logen sowohl zuspricht als auch im Unbestimmten hält, erklärt sich aus dem Wesen der Freimaurerei selbst. Denn nicht von ihren diversen weltanschaulichen Inhalten oder gar ihren Ritualen ist Lessing ausgegangen, sondern von ihrer eigentümlich zeitbedingten Struktur. Die Logen waren als Gründungen des 18. Jahrhunderts ja Antwort auf den politischen Geist der Zeit. Alle Macht war allein in die Hände des Souveräns, des absolutistischen Herrschers gegeben, was für den Untertan besagt, dass er frei von jeder Verantwortung nur als ein Befehleausführender sich betrachten darf. Aber während der Absolutismus noch kulminiert, unterströmt ihn bereits die Bewegung der Aufklärung, zu deren Charakteristika vor allem das eigene wertende Denken, die moralisch-kritische Haltung des Menschen gehört. Erinnert man noch hinzu, wie sehr gerade die absolutistische Politik sich bei ihren Wandlungen nicht von moralischen Erwägungen leiten ließ, so versteht man das Verlangen Denkender nach einem geheimen, gleichsam außerstaatlichen Bereich, in dem nicht mehr als Untertan oder Bürger des Staates, sondern als bloßer Mensch einander begegnet wird. Solche geheimen Bereiche bildeten die Logen. Nicht, dass man Kritik hier betrieben hätte. Vielmehr, indem man sich des Politischen völlig enthielt, erteilte man für die Stunden des Versammeltseins der quasi draußen belassenen Politik des Jahrhunderts schweigend die Absage. So können außerhalb des staatlichen Systems Aristokraten und Bürger hier frei miteinander verkehren. Denn Freiheit, Gleichheit konstituiert sich in diesen Stunden für alle. Gewiss eine Freiheit im Geheimen, doch in ihr liegt für eine künftige Entfaltung bereit, was sich später als liberale Haltung offen zeigen darf. Was damals in Freimaurerkreisen erlebt wurde, war mit einem Satz von Reinhard Koselleck zu sagen, wie die Freiheit im Geheimen zum Geheimnis der Freiheit wird. So bildet sich in den Logen eigentlich ein moralischer Innenraum ab, ein zur Gesellschaft von Brüdern erweitertes Gewissen. Da man das Politische indes nie direkt berührt, sind sie von den Staaten geduldete Freistätten. Freistätten für was? Hier nun interpoliert, ergänzt Lessing, indem er sie zu Orten eines selbstständigen Denkens und Urteilens erhebt, was seinerzeit kaum sie gewesen waren. Wenn Lessing der Freimaurerei also eine politische Funktion zuspricht, so ist es die eines besonderen Denkens von der weitesten Verantwortung. Verdeutlichen wir. An einer berühmten Stelle der Gespräche äußert sich Lessing zur Frage direkter politischer Aktion, zu einem den unvermeidlichen Übeln des Staates entgegenarbeiten. Doch fügt er zugleich an, hier seien nicht die realen Übel gewisser Staatsverfassungen gemeint, diese gingen wohl den Staatsbürger an, nicht jedoch den Freimaurer. Die Übel völlig beheben, hieße, fährt er fort, den Staat selbst mit ihnen zugleich vernichten. Höchstens diese Empfindung im Menschen von weitem Veranlassen, ihr Aufkeimen begünstigen, kann entgegenarbeiten heißen. Die Dinge der Gegenwart unterm Aspekt eines denkbar möglichen Idealzustandes zu betrachten also. Aber eben freilich eines nur denkbaren Zustandes, denn verwirklicht wäre es Endzustand, die Vernichtung der doch als notwendig erkannten Institutionen. Die politische Chance, die somit in der Freimaurerei gelegen ist, die eines völlig freien Betrachtens, ohne dass Zwänge Einschränkungen von außen her behinderten. Dieses utopische Moment hat vor allem darin politische Funktion, als das Erlebnis von vorerst innerer Freiheit zur Gestaltung einer künftigen, äußeren Freiheit erzieht. Das Wesen der Freimaurerei, wie es Lessing verstanden wissen will, ist Emanzipation. Darum auch äußert er, es habe sie immer gegeben und man könne Freimaurer sein, ohne es zu heißen. Nicht, dass man in einer Loge aufgenommen sei, entscheide. So sublimiert Lessing nur den Begriff zur Haltung innerer Freiheit, die immer schon sympathisierende Geister zusammengeführt. Doch schöbe man den Untertitel dieser Vermächtnisschrift »Gespräche für Freimaurer« allzu leicht beiseite, erkennte man nicht, wie sehr ihn die Loge als Staatsmodell fasziniert hat. Zwischen den Sätzen scheint bildhaft und schnell verleugnet der Weltstaat auf. Woran denkst du? An nichts. Du bist so still. Wer denkt, wenn er genießt? Ich genieße des erquickenden Morgens. Du hast recht. Du hättest mir meine Frage nur zurückgeben dürfen. Wenn ich an etwas dächte, würde ich darüber sprechen. Nichts geht über das Lautdenken mit einem Freunde. Mir fällt ein, dass ich dich schon längst um etwas fragen wollte. Frage. Ist es wahr, dass du ein Freimaurer bist? Die Frage ist die eines, der keiner ist. Antworte mir geradezu. Bist du ein Freimaurer? Ich glaube es zu sein. Die Antwort ist die eines, der seiner Sache eben nicht gewiss ist. Oh doch, ich bin meiner Sache so ziemlich gewiss. Du wirst ja wohl wissen, ob und wenn und wo und von wem du aufgenommen worden. Das weiß ich allerdings, aber das würde so viel nicht sagen wollen. Nicht? Ich glaube, ein Freimaurer zu sein. Nicht sowohl, weil ich von älteren Maurern in einer gesetzlichen Loge aufgenommen worden, sondern weil ich einsehe und erkenne, was und warum die Freimaurerei ist. Und drückst dich gleichwohl so zweifelhaft aus, ich glaube, einer zu sein? Dieses Ausdrucks bin ich nun so gewohnt. Nicht, als ob ich Mangel an eigener Überzeugung hätte, sondern weil ich nicht gern mich jemandem gerade in den Weg stellen mag. Du antwortest mir als einem Fremden. Fremder oder Freund. Du bist aufgenommen. Du weißt alles. Andere sind auch aufgenommen und glauben zu wissen. Könntest du denn aufgenommen sein, ohne zu wissen? Und könntest du denn wissen, was du weißt, ohne aufgenommen zu sein? Warum nicht? Die Freimaurerei ist nichts Willkürliches, nichts Entbehrliches, sondern etwas Notwendiges, das in dem Wesen des Menschen und der bürgerlichen Gesellschaft gegründet ist. Folglich muss man auch durch eigenes Nachdenken ebenso wohl darauf verfallen können, als man durch Anleitung darauf geführt wird. Die Freimaurerei wäre nichts Willkürliches? Hat sie nicht Worte und Zeichen und Gebräuche, welche alle anders sein könnten und folglich willkürlich sind? Das hat sie. Aber diese Worte und Zeichen und diese Gebräuche sind nicht die Freimaurerei. Die Freimaurerei wäre nichts Entbehrliches? Wie machten es denn die Menschen, als die Freimaurerei noch nicht war? Die Freimaurerei war immer. Nun, was ist sie denn, diese notwendige, diese unentbehrliche Freimaurerei? Wie ich dir schon zu verstehen gegeben, etwas, das selbst die, die es wissen, nicht sagen können. Also ein Unding. Übereile dich nicht. Wovon ich einen Begriff habe, das kann ich auch mit Worten ausdrücken. Nicht immer. Und oft wenigstens nicht so, dass andere durch die Worte vollkommen eben denselben Begriff bekommen, den ich dabei habe. Wenn nicht vollkommen eben denselben, doch einen etwaigen. Der etwaige Begriff wäre hier unnütz oder gefährlich. Unnütz, wenn er nicht genug, und gefährlich, wenn er das Geringste zu viel enthielte. Sonderbar. Da also selbst die Freimaurer, welche das Geheimnis ihres Ordens wissen, es nicht wörtlich mitteilen können, wie breiten sie denn gleichwohl ihren Orden aus? Durch Taten. Sie lassen gute Männer und Jünglinge, die sie ihres näheren Umgangs würdigen, ihre Taten vermuten, erraten, sehen, soweit sie zu sehen sind. Diese finden Geschmack daran und tun ähnliche Taten. Taten. Taten der Freimaurer? Ich kenne keine andere als ihre Reden und Lieder, die meistenteils schöner gedruckt als gedacht und gesagt sind. Das haben sie mit mehreren Reden und Liedern gemein. Oder soll ich das für ihre Taten nehmen, was sie in diesen Reden und Liedern von sich rühmen? Wenn sie es nicht bloß von sich rühmen. Und was rühmen sie denn von sich? Lauter Dinge, die man von jedem guten Menschen, von jedem rechtschaffenen Bürger erwartet. Sie sind so freundschaftlich, so guttätig, so gehorsam, so voller Vaterlandsliebe. Ist denn das nichts? Nichts, um sich dadurch von anderen Menschen auszusondern. Wer soll das nicht sein? Soll. Wer hat dieses zu sein nicht auch außer der Freimaurerei Antrieb und Gelegenheit genug? Aber doch in ihr und durch sie einen Antrieb mehr. Sage mir nichts von der Menge der Antriebe. Lieber einem einzigen Antriebe alle mögliche intensive Kraft gegeben. Ich kann dir da nicht widersprechen. Und was für einen Antrieb mehr? Der alle andere Antriebe verkleinert, verdächtig macht, sich selbst für den Stärksten und Besten ausgibt? Was man an den Freimaurern preist, das sind nun freilich ihre Taten eben nicht. Taten sprechen von selbst. Ja, nun merke ich, worauf du zielst. Wie konnten sie mir nicht gleich einfallen, diese Taten, diese sprechenden Taten? Fast möchte ich sie schreiende nennen. Nicht genug, dass sich die Freimaurer einer den anderen unterstützen, auf das Kräftigste unterstützen, denn das wäre nur die notwendige Eigenschaft einer jeden Bande. Was tun sie nicht für das gesamte Publikum eines jeden Staats, dessen Glieder sie sind? Zum Beispiel, damit ich doch höre, ob du auf der rechten Spur bist. Zum Beispiel die Freimaurer in Stockholm. Haben sie nicht ein großes Findelhaus errichtet? Wenn die Freimaurer in Stockholm sich nur auch bei einer anderen Gelegenheit tätig erwiesen. Bei welcher anderen? Bei sonst anderen, meine ich. Und die Freimaurer in Dresden. Die arme junge Mädchen mit Arbeit beschäftigen, sie klöppeln und sticken lassen. Und die Freimaurer in Braunschweig. Die arme, fähige Knaben im Zeichnen unterrichten lassen. Warum nicht? Und die Freimaurer in Berlin, die das Basedosche Philanthropien unterstützen. Was sagst du? Die Freimaurer, das Philanthropien unterstützen? Wer hat dir das aufgebunden? Die Zeitung hat es ausposaunt. Die Zeitung? Da müsste ich Basedows eigenhändige Quittung sehen und müsste gewiss sein, dass die Quittung nicht an Freimaurer in Berlin, sondern an die Freimaurer gerichtet wäre. Was ist das? Billigst du denn Basedows Institut nicht? Wer kann es mehr billigen? So wirst du ihm ja diese Unterstützung nicht missgönnen. Missgönnen? Wer kann ihm alles Gute mehr gönnen als ich? Und dann, du wirst mir unbegreiflich. Ich glaube wohl. Dazu habe ich Unrecht. Denn auch die Freimaurer können etwas tun, was sie nicht als Freimaurer tun. Und soll das von allen auch ihren übrigen guten Taten gelten? Vielleicht. Vielleicht, dass alle die guten Taten, die du mir da genannt hast, nur ihre Taten nach außen hin sind. Wie meinst du das? Nur ihre Taten, die dem Volke in die Augen fallen. Nur Taten, die sie bloß deswegen tun, damit sie dem Volke in die Augen fallen sollen. Um Achtung und Duldung zu genießen? Könnte sein. Aber ihre wahren Taten denn? Du schweigst. Wenn ich dir nicht schon geantwortet hätte. Ihre wahren Taten sind ihr Geheimnis. Also auch nicht erklärbar durch Worte? Nicht wohl. Nur so viel kann und darf ich dir sagen. Die wahren Taten der Freimaurer sind so groß, so weitsehend, dass ganze Jahrhunderte vergehen können, ehe man sagen kann, das haben sie getan. Gleichwohl haben sie alles Gute getan, was noch in der Welt ist. Merke wohl, in der Welt. Und fahren fort, an allem dem Guten zu arbeiten, was noch in der Welt werden wird. Merke wohl, in der Welt. Du hast mich zum Besten. Wahrlich nicht. Aber sieh, dort fliegt ein Schmetterling, den ich haben muss. Es ist der von der Wolfsmilchraupe. Geschwind sage ich dir nur noch, die wahren Taten der Freimaurer zielen dahin, um größtenteils alles, was man gemeiniglich gute Taten zu nennen pflegt, entbehrlich zu machen. Und sind doch auch gute Taten? Es kann keine besseren geben. Denke einen Augenblick nach. Ich bin gleich wieder bei dir. Gute Taten, welche darauf zielen, gute Taten entbehrlich zu machen. Das ist ein Rätsel. Und über Rätsel denke ich nicht nach. Lieber lege ich mich unter den Baum und sehe den Ameisen zu. Nun, wo bleibst du? Und hast den Schmetterling doch nicht? Er lockte mich von Strauch zu Strauch bis an den Bach. Auf einmal war er drüben. Hast du nachgedacht? Über was? Über dein Rätsel? Ich werde ihn auch nicht fangen, den schönen Schmetterling. Darum soll er mir aber auch weiter keine Mühe machen. Einmal von der Freimaurerei mit dir gesprochen und nie wieder. Denn ich sehe ja wohl, du bist wie sie alle. Wie sie alle? Das sagen diese alle nicht. Nicht? So gibt es ja wohl auch Ketzer unter den Freimaurern. Und du wärest einer? Doch alle Ketzer haben mit den Rechtgläubigen immer noch etwas gemein. Wovon sprichst du? Rechtgläubige oder ketzerische Freimaurer, sie alle spielen mit Worten und lassen sich fragen und antworten ohne zu antworten. Meinst du? So lass uns von etwas anderem reden. Denn einmal hast du mich aus dem behaglichen Zustande des stummen Staunens gerissen. Nichts leichter, als dich in diesen Zustand wieder zu versetzen. Lass dich hier bei mir nieder und sieh. Was denn? Das Leben und Weben auf und in und um diesen Ameisenhaufen. Welche Geschäftigkeit und doch welche Ordnung. Alles trägt und schleppt und schiebt und keines ist dem anderen hinderlich. Sieh nur, sie helfen einander sogar. Die Ameisen leben in Gesellschaft, wie die Bienen. Und in einer noch wunderbareren Gesellschaft als die Bienen. Denn sie haben niemand unter sich, der sie zusammenhält und regiert. Ordnung muss also doch auch ohne Regierung bestehen können. Wenn jedes Einzelne sich selbst zu regieren weiß, warum nicht? Ob es wohl auch einmal mit den Menschen dahin kommen wird? Wohl schwerlich. Schade. Steh auf und lass uns gehen, denn sie werden dich bekriechen, die Ameisen. Und eben fällt auch mir etwas ein, was ich bei dieser Gelegenheit dich doch fragen muss. Ich kenne deine Gesinnungen darüber noch nicht. Worüber? Über die staatsbürgerliche Gesellschaft des Menschen überhaupt. Wofür hältst du sie? Für etwas sehr Gutes. Unstreitig. Aber hältst du sie für Zweck oder für Mittel? Ich verstehe dich nicht. Glaubst du, dass die Menschen für die Staaten erschaffen werden? Oder dass die Staaten für die Menschen da sind? Jenes scheinen einige behaupten zu wollen. Dieses aber mag wohl das Wahrere sein. So denke ich auch. Die Staaten vereinigen die Menschen, damit in dieser Vereinigung jeder einzelne Mensch seinen Teil von Glückseligkeit desto besser und sicherer genießen könne. Das Totale der einzelnen Glückseligkeiten aller Glieder ist die Glückseligkeit des Staats. Außer dieser gibt es gar keine. Jede andere Glückseligkeit des Staats, bei welcher auch noch so wenig einzelne Glieder leiden und leiden müssen, ist Bemäntelung der Tyrannei. Anders nichts. Ich möchte das nicht so laut sagen. Warum nicht? Eine Wahrheit, die jeder nach seiner eigenen Lage beurteilt, kann leicht missbraucht werden. Weißt du, Freund, dass du schon ein halber Freimaurer bist? Ich? Du. Denn du erkennst ja schon Wahrheiten, die man besser verschweigt. Aber doch sagen könnte. Der Weise kann nicht sagen, was er besser verschweigt. Nun, wie du willst. Lass uns auf die Freimaurer nicht wieder zurückkommen. Ich mag ja von ihnen weiter nichts wissen. Verzeih. Du siehst wenigstens meine Bereitwilligkeit, dir mehr von ihnen zu sagen. Ach, du spottest. Gut. Also das staatsbürgerliche Leben des Menschen, alle Staatsverfassungen sind nichts als Mittel zur menschlichen Glückseligkeit. Was weiter? Nichts als Mittel. Und Mittel menschliche Erfindung. Und ob ich gleich nicht leugnen will, dass die Natur alles so eingerichtet, dass der Mensch sehr bald auf diese Erfindung geraten müsse. Dieses hat denn auch wohl gemacht, dass einige die Gesellschaft für Zweck der Natur gehalten. Weil alles, unsere Leidenschaften und unsere Bedürfnisse, alles darauf führe, sei sie folglich das Letzte, worauf die Natur gehe. So schlossen sie. Als ob die Natur auch die Mittel zweckmäßig hervorbringen müsse. Als ob die Natur mehr die Glückseligkeit eines abstrakten Begriffs wie Staat, Vaterland und dergleichen, als die Glückseligkeit jedes wirklichen einzelnen Wesens zur Absicht gehabt hätte. Sehr gut. Du kommst mir auf dem rechten Wege entgegen. Denn nun sage mir, Wenn die Staatsverfassungen Mittel menschlicher Erfindung sind, sollten sie allein von dem Schicksale menschlicher Mittel ausgenommen sein? Was nennst du Schicksale menschlicher Mittel? Das, was unzertrennlich mit menschlichen Mitteln verbunden ist, was sie von göttlichen, unfehlbaren Mitteln unterscheidet. Was ist das? Dass sie nicht unfehlbar sind. Dass sie ihrer Absicht nicht allein öfters nicht entsprechen, sondern auch wohl gerade das Gegenteil davon bewirken. Ein Beispiel, wenn dir eines einfällt. So sind Schifffahrt und Schiffe Mittel, in entlegene Länder zu kommen, und werden Ursache, dass viele Menschen nimmermehr dahin gelangen. Die nämlich Schiffbruch leiden und ersaufen, um, glaube ich, dich zu verstehen. Aber man weiß ja wohl, woher es kommt, wenn so viele einzelne Menschen durch die Staatsverfassung an ihrer Glückseligkeit nichts gewinnen. Der Staatsverfassungen sind viele. Eine ist besser als die andere. Manche ist sehr fehlerhaft, mit ihrer Absicht offenbar streitend. Und die beste soll vielleicht noch erfunden werden. Das ungerechnet. Setze die beste Staatsverfassung, die sich nur denken lässt, als schon erfunden. Setze, dass alle Menschen in der ganzen Welt diese beste Staatsverfassung angenommen haben. Meinst du nicht, dass auch dann noch, selbst aus dieser besten Staatsverfassung, Dinge entspringen müssen, welche der menschlichen Glückseligkeit höchst nachteilig sind? Ich meine, wenn dergleichen Dinge aus der besten Staatsverfassung entsprengen, dass es so dann die beste Staatsverfassung nicht wäre. Und eine bessere möglich wäre? Nun, so nehme ich diese bessere als die beste an und frage das Nämliche. Du scheinst mir hier bloß von vornherein aus dem angenommenen Begriffe zu vernünfteln, dass jedes Mittel menschlicher Erfindung, wofür du die Staatsverfassungen samt und sonders erklärst, nicht anders als mangelhaft sein könne. Nicht bloß. Und es würde dir schwer werden, eins von jenen nachteiligen Dingen zu nennen, die auch aus der besten Staatsverfassung notwendig entspringen müssen. Oh, 10 für 1. Wir nehmen also die beste Staatsverfassung für erfunden an. Wir nehmen an, dass alle Menschen in der Welt in dieser besten Staatsverfassung leben. Würden deswegen alle Menschen in der Welt nur einen Staat ausmachen? Schwerlich. Ein so ungeheurer Staat würde keiner Verwaltung fähig sein. Er müsste sich also in mehrere kleine Staaten verteilen, die alle nach den nämlichen Gesetzen verwaltet würden. Das ist, die Menschen würden auch dann noch Deutsche und Franzosen, Holländer und Spanier, Russen und Schweden sein, oder wie sie sonst heißen würden. Ganz gewiss. Nun, da haben wir ja schon eines. Denn nicht wahr, jeder dieser kleineren Staaten hätte sein eigenes Interesse. Und jedes Glied derselben hätte das Interesse seines Staats. Wie anders? Diese verschiedenen Interessen würden öfters in Kollision kommen. Und 2 Glieder aus 2 verschiedenen Staaten würden einander ebenso wenig mit unbefangenem Gemüt begegnen können, als jetzt ein Deutscher einem Franzosen, ein Franzose einem Engländer begegnet. Sehr wahrscheinlich. Das ist, wenn jetzt ein Deutscher einem Franzosen, ein Franzose einem Engländer oder umgekehrt begegnet, so begegnet nicht mehr ein bloßer Mensch einem bloßen Menschen, die Vermöge ihrer gleichen Natur voneinander angezogen werden, sondern ein solcher Mensch begegnet einem solchen Menschen, die sich ihrer verschiedenen Tendenz bewusst sind, welche sie gegeneinander kalt, zurückhaltend, misstrauisch macht, noch ehe sie für ihre einzelne Person das Geringste miteinander zu schaffen haben. Leider wahr. Nun, so ist es denn auch wahr, dass das Mittel, welches die Menschen vereinigt, um sie durch diese Vereinigung ihres Glücks zu versichern, die Menschen zugleich trennt. Wenn du es so verstehst. Tritt einen Schritt weiter. Viele von den kleineren Staaten würden ein ganz verschiedenes Klima, folglich ganz verschiedene Bedürfnisse und Befriedigungen, folglich ganz verschiedene Gewohnheiten und Sitten, folglich ganz verschiedene Sittenlehren, folglich ganz verschiedene Religionen haben. Meinst du nicht? Das ist ein gewaltiger Schritt. Die Menschen würden auch dann noch Juden und Christen und Mohammedaner und dergleichen sein. Ich getraue mir nicht, Nein zu sagen. Würden sie das, so würden sie auch, sie möchten heißen, wie sie wollten, sich untereinander nicht anders verhalten, als sich unsere Christen und Juden und Mohammedaner von jeher untereinander verhalten haben. Nicht als bloße Menschen gegen bloße Menschen, sondern als solche Menschen gegen solche Menschen, die sich einen gewissen geistigen Vorzug streitig machen und darauf Rechte gründen. Sehr vermutlich. Nur vermutlich? Allenfalls dächte ich doch, so wie du angenommen hast, dass alle Staaten einerlei Verfassung hätten, dass sie wohl auch einerlei Religion haben könnten. Ja, ich begreife nicht, wie einerlei Staatsverfassung ohne einerlei Religion auch nur möglich ist. Eines ist zuverlässig ebenso unmöglich als das andere. Ein Staat, mehrere Staaten. Mehrere Staaten, mehrere Staatsverfassungen. Mehrere Staatsverfassungen, mehrere Religionen. Ja, so scheint es. So ist es. Nun sieh da das 2. Unheil, welches die staatsbürgerliche Gesellschaft ganz ihrer Absicht entgegen verursacht. Sie kann die Menschen nicht vereinigen, ohne sie zu trennen. Nicht trennen, ohne Klüfte zwischen ihnen zu befestigen, Scheidemauern durch sie hinzuziehen. Und wie schrecklich diese Klüfte sind, wie unübersteiglich oft diese Scheidemauern. Lass mich noch das 3. hinzufügen. Nicht genug, dass die Gesellschaft die Menschen in verschiedene Völker und Religionen teilt und trennt. Diese Trennung in wenige große Teile, deren jeder für sich ein Ganzes wäre, wäre doch immer noch besser als gar kein Ganzes. Nein, die Gesellschaft setzt ihre Trennung auch in jedem dieser Teile gleichsam bis ins Unendliche fort. Wie? Meinst du, dass ein Staat sich ohne Verschiedenheit von Ständen denken lässt? Er sei gut oder schlecht, der Vollkommenheit mehr oder weniger nahe. Unmöglich können alle Glieder desselben unter sich das nämliche Verhältnis haben. Wenn auch alle an der Gesetzgebung Anteil haben, so können sie doch nicht gleichen Anteil haben. Wenigstens nicht gleich unmittelbaren Anteil. Es wird also vornehmere und geringere Glieder geben. Wenn anfangs auch alle Besitzungen des Staats unter sie gleich verteilt worden, so kann diese gleiche Verteilung doch keine zwei Menschenalter bestehen. Einer wird sein Eigentum besser zu nutzen wissen als der andere. Einer wird sein schlechter genutztes Eigentum gleichwohl unter mehrere Nachkommen zu verteilen haben als der andere. Es wird also reichere und ärmere Glieder geben. Versteht sich. Nun überlege, wie viel Übel es in der Welt wohl gibt, das in dieser Verschiedenheit der Stände seinen Grund hat. Wenn ich dir doch widersprechen könnte. Aber was hatte ich für Ursache, dir überhaupt zu widersprechen? Nun ja, die Menschen sind nur durch Trennung zu vereinigen. Nur durch unaufhörliche Trennung in Vereinigung zu erhalten. Das ist nun einmal so, das kann nun nicht anders sein. Das sage ich eben. Also was willst du damit? Mir das staatsbürgerliche Leben dadurch verleiden? Mich wünschen machen, dass den Menschen der Gedanke, sich in Staaten zu vereinigen, nie möge gekommen sein? Verkennst du mich so weit? Wenn die staatsbürgerliche Gesellschaft auch nur das Gute hätte, das allein in ihr die menschliche Vernunft angebaut werden kann, ich würde sie auch bei weit größeren Übeln noch segnen. Wer des Feuers genießen will, sagt das Sprichwort, muss sich den Rauch gefallen lassen. Allerdings. Aber weil der Rauch beim Feuer unvermeidlich ist, durfte man darum keinen Rauchfang erfinden? Und der den Rauchfang erfand, war der darum ein Feind des Feuers? Sieh, dahin wollte ich. Wohin? Ich verstehe dich nicht. Das Gleichnis war doch sehr passend. Wenn die Menschen nicht anders in Staaten vereinigt werden konnten als durch jene Trennungen, werden sie darum gut, jene Trennungen? Das wohl nicht. Werden sie darum heilig, jene Trennungen? Wie heilig? Dass es verboten sein sollte, Hand an sie zu legen. In Absicht? In Absicht, sie nicht größer werden zu lassen, als die Notwendigkeit erfordert. In Absicht, ihre Folgen so unschädlich zu machen als möglich. Wie könnte das verboten sein? Aber geboten kann es auch nicht sein. Durch Gesetze nicht geboten. Denn Gesetze erstrecken sich nie über die Grenzen ihres Staats. Und dieses würde nun gerade außerhalb den Grenzen aller und jeder Staaten liegen. Folglich kann es nur ein Opus supererogatum, ein unerwartetes Wirken sein. Und es wäre bloß zu wünschen, dass sich die Weisesten und Besten eines jeden Staats diesem freiwillig unterzögen. Zu wünschen, aber recht sehr zu wünschen. Ich dächte, recht sehr zu wünschen, dass es in jedem Staate Männer geben möchte, die über die Vorurteile der Völker hinweg wären und genau wüssten, wo Patriotismus eine Tugend zu sein aufhört. Recht sehr zu wünschen. Recht sehr zu wünschen, dass es in jedem Staate Männer geben möchte, die dem Vorurteile ihrer angeborenen Religion nicht unterlegen. Nicht glauben, dass alles notwendig gut und wahr sein müsse, was sie für gut und wahr erkennen. Recht sehr zu wünschen. Recht sehr zu wünschen, dass es in jedem Staate Männer geben möchte, welche Hoheit nicht blendet und Geringfügigkeit nicht ekelt, in deren Gesellschaft der Hohe gern sich herablässt und der Geringe sich erhebt. Zu wünschen. Und wenn er erfüllt wäre, dieser Wunsch? Erfüllt? Es wird freilich hier und da, dann und wann einen solchen Mann geben. Nicht bloß hier und da, nicht bloß dann und wann. Zu gewissen Zeiten, in gewissen Ländern auch mehrere. Wie wenn es dergleichen Männer heute überall gäbe, zu allen Zeiten nun ferner geben müsste. Wollte Gott. Und diese Männer nicht in einer unwirksamen Zerstreuung lebten, nicht immer in einer unsichtbaren Kirche. Ach, schöner Traum. Dass ich es kurz mache. Und diese Männer die Freimaurer wären. Was sagst du? Wie wenn es die Freimaurer wären, die sich zu ihrem Geschäft gemacht hätten, jene Trennungen, wodurch die Menschen einander so fremd werden, so eng als möglich wieder zusammenzuziehen. Die Freimaurer? Ach, verzeih. Ich hatte es schon wieder vergessen, dass du von den Freimaurern weiter nichts hören willst. Dort winkt man uns eben zum Frühstück. Nicht doch, noch einen Augenblick. Die Freimaurer, sagst du? Das Gespräch brachte mich wider Willen auf sie zurück. Komm, in größerer Gesellschaft werden wir bald Stoff zu einer tauglicheren Unterredung finden. Du bist mir den ganzen Tag im Gedräng der Gesellschaft ausgewichen, aber ich verfolge dich in dein Zimmer. Hast du mir so Wichtiges zu sagen? Der bloßen Unterhaltung bin ich heute müde. Du spottest meiner Neugierde. Deiner Neugierde? Die du diesen Morgen so meisterhaft zu erregen wusstest. Wovon sprachen wir diesen Morgen? Von den Freimaurern. Nun, Ich habe dir im Rausche des Pyrmonter Mineralwassers doch nicht das Geheimnis verraten. Dass man, wie du sagst, gar nicht verraten kann. Nun, das beruhigt mich wieder. Aber du hast mir doch über die Freimaurer etwas gesagt, das mir unerwartet war, das mich denken machte. Und was war das? Ja, es fällt mir nach und nach wieder ein. Und das war es, was ich den ganzen langen Tag so abwesend machte. Das war es. Und ich kann nicht einschlafen, wenn du mir wenigstens nicht noch eine Frage beantwortest. Je nachdem die Frage sein wird. Woher kannst du mir beweisen, wenigstens nur wahrscheinlich machen, dass die Freimaurer wirklich jene großen und würdigen Absichten haben? Habe ich dir von ihren Absichten gesprochen? Ich wüsste nicht. Sondern da du dir gar keinen Begriff von den wahren Taten der Freimaurer machen konntest, habe ich dich bloß auf einen Punkt aufmerksam machen wollen, wo noch so vieles geschehen kann, wovon sich unsere staatsklugen Köpfe gar nichts träumen lassen. Vielleicht, dass die Freimaurer da herum arbeiten. Vielleicht da herum. Nur um dir dein Vorurteil zu benehmen, dass alle baubedürftigen Plätze schon gefunden und besetzt, alle nötigen Arbeiten unter die erforderlichen Hände schon verteilt wären. Wende dich, wie du willst. Genug, ich denke mir nun aus deinen Reden, die Freimaurer als Leute, die es freiwillig über sich genommen haben, den unvermeidlichen Übeln des Staats entgegenzuarbeiten. Dieser Begriff kann den Freimaurern wenigstens keine Schande machen. Bleib dabei. Nur fasse ihn recht. Menge nichts hinein, was nicht hineingehört. Den unvermeidlichen Übeln des Staats. Nicht dieses und jenes Staats. Nicht den unvermeidlichen Übeln, welche eine gewisse Staatsverfassung einmal angenommen, aus dieser angenommenen Staatsverfassung nun notwendig folgen. Mit diesen gibt sich der Freimaurer niemals ab. Wenigstens nicht als Freimaurer. Die Linderung und Heilung dieser überlässt er dem Bürger, der sich nach seiner Einsicht, nach seinem Mute, auf seine Gefahr damit befassen mag. Übel ganz anderer Art, ganz höherer Art sind der Gegenstand seiner Wirksamkeit. Ich habe das sehr wohl begriffen. Nicht Übel, welche den missvergnügten Bürger machen, sondern Übel, ohne welche auch der glücklichste Bürger nicht sein kann. Recht. Diesen entgegen, wie sagtest du, entgegenzuarbeiten? Ja. Das Wort sagt ein wenig viel. Entgegenarbeiten, um sie völlig zu beheben, das kann nicht sein. Denn man würde den Staat selbst mit ihnen zugleich vernichten. Sie müssen nicht einmal denen merklich gemacht werden, die noch gar keine Empfindung davon haben. Höchstens diese Empfindung im Menschen von Weitem veranlassen, ihr Aufkeimen begünstigen, kann hier entgegenarbeiten heißen. Begreifst du nun, warum ich sagte, ob die Freimaurer schon immer tätig waren, dass Jahrhunderte dennoch vergehen könnten, ohne dass ich sagen lasse, das haben sie getan? Ich verstehe auch nur den zweiten Zug des Rätsels. Gute Taten, welche gute Taten entbehrlich machen sollen. Nun geh und studiere jene Übel und lerne sie alle kennen und wäge alle ihre Einflüsse gegeneinander ab und sei versichert, dass dir dieses Studium Dinge aufschließen wird, die in Tagen der Schwermut die niederschlagendsten, unauflöslichsten Einwürfe wider Vorsehung und Tugend zu sein scheinen. Dieser Aufschluss, diese Erleuchtung wird dich ruhig und glücklich machen, auch ohne Freimaurer zu heißen. Du legst auf dieses Heißen so viel Nachdruck. Weil man etwas sein kann, ohne es zu heißen. Gut, dass ich verstehe. Aber auf meine Frage wiederzukommen, die ich nur ein wenig anders einkleiden muss. Da ich sie doch nun kenne, die Übel, gegen welche die Freimaurerei angeht. Du kennst sie? Hast du es mir nicht selbst genannt? Ich habe dir einige zur Probe namhaft gemacht. Nur einige von denen, die auch dem kurzsichtigsten Auge einleuchten. Nur einige von den unstreitigsten. Aber wie viele sind noch übrig, die, ob sie schon nicht so einleuchten, doch unstreitig sind. Dennoch nicht weniger gewiss, nicht weniger notwendig sind. Lass mich meine Frage bloß auf diejenigen Stücke einschränken, die du mir selbst namhaft gemacht hast. Wie beweisest du mir auch nur von diesen Stücken, dass die Freimaurer wirklich ihr Absehen darauf haben? Du schweigst? Du sinnst nach. Nicht dem, was ich auf diese Frage zu antworten hätte. Aber ich weiß nicht, was ich mir für Ursachen denken soll, warum du mir diese Frage stellst. Und du willst mir meine Frage beantworten, wenn ich dir die Ursachen sage? Das verspreche ich dir. Ich kenne und fürchte deinen Scharfsinn. Meinen Scharfsinn? Ich fürchte, du verkaufst mir deine Spekulation für Tatsache. Sehr verbunden. Beleidigt dich das? Vielmehr muss ich dir danken, dass du Scharfsinn nennst, was du ganz anders hättest nennen können. Ach, gewiss nicht. Ich weiß, wie leicht der Scharfsinnige sich selbst betrügt. Wie leicht er anderen Leuten Pläne und Absichten unterlegt, an die sie nie gedacht haben. Aber woraus erschließt man der Leute Pläne und Absichten? Aus ihren einzelnen Handlungen doch wohl. Woraus sonst? Und hier bin ich wieder bei meiner Frage. Welchen einzelnen, unstreitigen Handlungen der Freimaurer ist abzunehmen, dass es auch nur mit ihr Zweck ist, jene von dir benannte Trennung, welche Staat und Staaten unter den Menschen notwendig machen müssen, durch sich wieder zu vereinigen? Und zwar ohne Nachteil dieses Staats und dieser Staaten. Desto besser. Es brauchen vielleicht nicht Handlungen zu sein, woraus jenes abzunehmen, wenn es nur gewisse Eigentümlichkeiten, Besonderheiten sind, die dahin leiten. Von dergleichen müsstest du sogar in deiner Spekulation ausgegangen sein, gesetzt, dass dein System nur Hypothese wäre. Dein Misstrauen äußert sich noch. Aber ich hoffe, es soll sich verlieren, wenn ich dir ein Grundgesetz der Freimaurer zu Gemüte führe. Und welches? Aus welchem sie nie ein Geheimnis gemacht haben, nach welchem sie immer vor den Augen der ganzen Welt gehandelt haben. Das ist? Das ist, jeden würdigen Mann von gehöriger Anlage, ohne Unterschied des Vaterlandes, ohne Unterschied der Religion, ohne Unterschied des bürgerlichen Standes, in ihren Orden aufzunehmen. Wahrhaftig? Freilich scheint dieses Grundgesetz der gleichen Männer, die über jene Trennungen hinweg sind, vielmehr bereits vorauszusetzen, als die Absicht zu haben, sie zu bilden. Oh ja. Und warum sollten die Freimaurer sich nicht einer ungewöhnlichen List haben bedienen dürfen, dass man einen Teil seiner geheimen Absichten ganz offenbar treibt, um den Argwohn irrezuführen, der immer ganz etwas anders vermutet? Warum nicht? Warum sollte der Künstler, der Silber machen kann, nicht mit altem Bruchsilber handeln, damit man so weniger argwöhne, dass er es machen kann? Warum nicht? Ernst, hörst du mich? Du antwortest im Traume, glaube ich. Nein, Freund, aber ich habe genug auf diese Nacht. Morgen mit dem Frühsten kehre ich wieder nach der Stadt. Schon? Und warum so bald? Du kennst mich und fragst. Wie lange dauert deine Brunnenkur noch? Ich habe sie vorgestern erst angefangen. So sehe ich dich vor dem Ende derselben noch wieder. Leb wohl. Gute Nacht. Gute Nacht. Leb wohl. Zur Nachricht. Der Funke hatte gezündet. Ernst ging und ward Freimaurer. Was er fürs Erste da fand, ist der Stoff eines vierten Gesprächs, mit welchem sich der Weg scheidet. Ernst, willkommen! Endlich wieder einmal. Ich habe meine Brunnenkur längst beschlossen. Und befindest dich wohl? Ich freue mich. Was ist das? Man hat nie ein »Ich freue mich« ärgerlicher ausgesprochen. Ich bin es auch, und es fehlt wenig, dass ich es nicht über dich bin. Über mich? Du hast mich zu einem albernen Schritte verleitet. Dich verleitet? Es kann sein, ohne dass du es gewollt hast. Und soll doch Schuld haben? Der Mann Gottes spricht dem Volke von einem Lande, da Milch und Honig innen fließt. Und das Volk soll sich nicht danach sehnen? Und soll über den Mann Gottes nicht murren, wenn er sie anstatt in dieses gelobte Land in dürre Wüsten führt? Was konnte dich bewegen, mich auf dies Eis zu führen? Mir Sachen vorzuspiegeln, deren Ungrund du nur allzu wohl wusstest. Dein Verdruss macht dich sehr ungerecht. Ich sollte mit dir von der Freimaurerei gesprochen haben, ohne es auf mehr als eine Art zu verstehen zu geben, wie unnütz es sei, dass jeder ehrliche Mann ein Freimaurer werde. Wie unnütz nur, ja, wie schädlich. Das mag wohl sein. Ich sollte dir nicht gesagt haben, dass man die höchsten Pflichten der Maurerei erfüllen könne, ohne ein Freimaurer zu heißen? Ja, ich erinnere mich dessen. Aber du weißt ja wohl, wenn meine Fantasie einmal den Fittich ausbreitet, einen Schlag damit tut, kann ich sie halten? Ich werfe dir nichts vor, als dass du ja eine solche Lockspeise zeigtest. Die du zu erreichen doch auch sehr bald müde geworden. Warum sagtest du mir nicht ein Wort von deinem Vorsatz? Würdest du mir davon abgeraten haben? Ganz gewiss. Ich mache dir kein Kompliment. Du warst schon zu weit, um von da auszugehen. Es sollte mich auch nicht reuen, den Weg betreten zu haben, wenn ich mir nur von dem übrigen Wege mehr zu versprechen hätte. Und deinesgleichen? Die anderen Neulinge des Ordens? Oh, die erwarten so viel. Der eine will Gold machen, der andere will Geister beschwören. Du lächelst. Und lächelst nur? Was kann ich anders? Unwillen bezeugen über solche Querköpfe. Wenn mich nicht eins mit ihnen wieder versöhnte. Und was? Dass ich in all diesen Träumereien Streben nach Wirklichkeit erkenne. Dass sich aus allen diesen Irrwegen noch abnehmen lässt, wohin der wahre Weg geht. Auch aus der Goldmacherei? Auch aus der Goldmacherei. Ob sich wirklich Gold machen lässt oder nicht machen lässt, gilt mir gleich viel. Aber ich bin sehr sicher, dass vernünftige Menschen nur in Rücksicht auf Freimaurerei es machen zu können wünschen. Auch wird der, dem der Stein der Weisen zuteil wird, in dem nämlichen Augenblick Freimaurer. Und die Geisterbeschwörer. Von ihnen gilt das Nämliche. Unmöglich können Geister auf die Stimme eines anderen Menschen hören als die eines Freimaurers. Wie ernsthaft du solche Dinge sagen kannst. Hast du mir denn sagen können, dass mit diesen Grillen von Goldmachern, Geisterbannern sich andere als die Neulinge des Ordens schleppen? Andere als Kinder? Im Grunde, mein Freund, sind es auch nicht diese Kindereien, die mich unmutig machen. Ohne zu vermuten, dass etwas Ernsthaftes hinter ihnen sein könnte, sah ich über sie weg. Aber was mich nagt, ist, dass ich überall nichts sehe, überall nichts höre als diese Kindereien, dass von dem, dessen Erwartung du in mir erregtest, keiner etwas wissen will. Ich mag diesen Ton angeben, so oft ich will, gegen wen ich will. Niemand will einstimmen, immer und allerorten das tiefste Stillschweigen. Du meinst? Jene Gleichheit, die du mir als Grundgesetz des Ordens angegeben. Jene Gleichheit, die meine ganze Seele mit so unerwarteter Hoffnung erfüllte. Sie endlich in Gesellschaft von Menschen atmen zu können, die über alle bürgerlichen Modifikationen hinweg zu denken verstehen. Nun? Sie wäre noch, wenn sie jemals gewesen. Lass einen aufgeklärten Juden kommen und sich melden. Ja, heißt es, ein Jude. Christ wenigstens muss freilich der Freimaurer sein. Es ist nur gleich viel, was für ein Christ. Ohne Unterschied der Religion heißt nur, ohne Unterschied der öffentlich geduldeten Religionen. Meinst du auch so? Ich nun wohl nicht. Lass einen Schuster, der bei seinen Leisten Muße genug hat, manch guten Gedanken zu haben, wäre es auch ein Jakob Böhme und Hans Sachs. Lass ihn kommen und sich melden. Ja, heißt es, ein Schuster. Wir sind unter uns so gute Gesellschaft. Und wie gute Gesellschaft sind Sie denn? Daran habe ich allerdings weiter nichts auszusetzen, als dass es nur gute Gesellschaft ist, die man in der Welt so müde wird. Prinzen, Grafen, Herren von, Offiziere, Räte, Kaufleute, Künstler, alle die schwärmen freilich ohne Unterschied des Standes in der Loge untereinander. Aber in der Tat sind doch alle nur von einem Stande. Das war nun zu meiner Zeit nicht so. Ich weiß nicht, ich kann nur raten. Ich bin zu lange Zeit außer aller Verbindung mit Logen, von welcher Art sie auch sein mögen. Aber doch. Wie? Weil Loge sich zur Freimaurerei verhält, wie Kirche zum Glauben. Aus dem äußern guten Zustand der Kirche ist für den Glauben der Glieder nichts, gar nichts zu schließen. Vielmehr gibt es einen gewissen äußerlichen Zustand derselben, von dem es ein Wunder wäre, wenn er mit dem wahren Glauben bestehen könnte. Auch haben sich beide noch nie vertragen, sondern eins hat das andere immer zugrunde gerichtet. Verstand ich dich, als du mir einmal sagtest, die Freimaurerei sei immer gewesen? Ihrem Wesen nach ist die Freimaurerei ebenso alt als die Gesellschaft. Beide konnten nicht anders als miteinander entstehen. Wie sich die Gesellschaft befand, befand sich allerorten auch die Freimaurerei und so umgekehrt. Es war immer das sicherste Kennzeichen einer gesunden Staatsverfassung, wenn sie die Freimaurerei neben sich blühen ließ. So wie es noch jetzt das unfehlbare Merkmal eines schwachen, furchtsamen Staats ist, wenn er das nicht öffentlich dulden will, was er insgeheim doch dulden muss, er mag wollen oder nicht. Die Freimaurerei. Sicherlich. Denn sie beruht im Grunde nicht auf äußerlichen Verbindungen, sondern auf dem gemeinschaftlichen Gefühl sympathisierender Geister. Aber du musst wohl in die Stadt. Die Sonne geht unter. Eine andere geht mir auf,